WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend und mit einem historischen Science-Fiction-Hörspiel in Stereo. Das Anti von dem französischen Schriftsteller Jean Munot hat sich ein WDR3-Hörer gewünscht, dass wir dieses Stück von 1972 nochmal senden. Es geht um eine sehr ferne Zukunft, in der Fotos von schwarzen Löchern wahrscheinlich was ganz Normales sind. Aber in dieser fernen Zukunft gibt es keine Wissenschaft und keine Technik mehr. Religion und Sprache verschwinden auch. Aber was bleibt dann noch? Nach Jean Munot ist es die Hoffnung. Das Anti. Eine Vision vom Ende der Welt von Jean Munot. Ein Stereo-Hörspiel. Deutsch von Maria Frey. Unser Gedächtnis ist voller Träume und Legenden. Einstmals war die Erde rund, wimmelnd, lärmend. Die Menschen, machtvoller als die Götter, hatten den Himmel erobert. Dann, nach und nach, ausgezehrt durch das Anti, ist die Erde zu dieser im Nichts aufgehängten Attrappe geworden. Unser Himmel gehört nur noch der Wolke und dem Vogel. Eines Tages wird er leer sein. Er strich den Zweig beiseite. Auf dem Gipfel des Hügels zeichnete sich die Silhouette im milchigen Morgendämmern ab. Ein braunes Gewand wie das seine und lange blonde Haare wie die seinen. Es war nicht der Weise, sondern ein Namenloser. Ein Namenloser, der die unglaubliche Kühnheit gehabt hatte, allein hinaufzusteigen. Noch betrachtete er die Erde. Aber man konnte ahnen, dass er sich umwenden, dass er wagen würde, zum Anderswo hinzuschauen. Er hat plötzlich kehrt gemacht. Über die gläserne Ebene hin wirft er einen bestürzten Blick auf das, was nicht mehr die Erde ist. Der Wind lässt seine Haare flattern. Ate, mein Bruder. Jetzt, da er seinen Bruder Ate erkannt hat, geht er schweigend durch die Büsche davon. Er verlässt das Gehölz. Hier ist man wahrhaftig am Rande der Welt. Die Talmulde badet in dem hauchzart mit Flitter besetzten Nebel. Auf dem Berghang gegenüber werden schon Schatten sichtbar. Jenseits beginnt die rosafarbene Sahara, die Anti-Region. Der Mann schreitet schnell, mit kleinen, strauchelnden Schritten. Kaum, dass sein nackter Fuß den Sand prägt. Plötzlich fängt er an zu laufen. In seinem langen, braunen Gewand könnte man ihn für einen gehetzten Vogel halten, der einen gebrochenen Flügel nachschleppt. Er gelangt an das äußerste Ende des Tales, flüchtet sich in den Schatten. Der leuchtende Fleck seines Haars verschwindet zwischen den Bäumen. Das Geheimnis trägt er mit sich wie eine Beute. Ate hat gewagt. Nichts hält die Vögel auf. Sie fliegen über das Anti hin. Hüben sehen sie die Erde, drüben das Nichts. Hüben die Erde, drüben ebenfalls die Erde. Die beiden Brüder Ate und Bär kauerten nebeneinander in einer sandigen, von Sonne durchwärmten Lichtung, einer teefarbenen Sonne. Sie starrten vor sich hin, ohne den Blick je einander zuzuwenden. Deinen Gedanken sprich ihn aus, damit ich mit den Augen deines Geistes sehe, wie ein Namenloser manchmal durch die Zweige zum Gipfel des Hügels hinsieht. Wer könnte es ihm vorwerfen? Seine Worte waren eine Anspielung auf das Geheimnis, das er kurz vor der letzten Kontrolle erlauert hatte. Seither hat er schon 4-mal Andeutungen gemacht. Ate hatte nicht reagiert. Ein Gedanke, Bär, tief in mir. Wenn hinter dem Schattenreich wiederum die Erde wäre, wenn das Anti nur eine Barriere wäre, eine Begrenzung, dann wären wir nur Gefangene. Jenseits würde die Erde sich entfalten. Das Nichts würde nicht existieren. Ate, wenn der Vogel die Flügel lediglich besäße, um das Anti zu überfliegen, müssten wir unglücklich sein, weil wir selbst keine haben. Keine mehr haben, verbesserte der andere. Und Bär begann zu lachen. Warum lachst du? Sie sind ihrer 3. Mit gleichmäßigem Schritt erklimmen sie den Hang des Hügels. 2 braune Gewänder umrahmen eine in Weiß gekleidete Gestalt mit geschorenem Kopf. Die Gestalt hat keinen Haarschopf, um ihre Hässlichkeit zu verbergen. Sie trägt entblößt das Gesicht des Menschen. Eine schlaffe, dicke Unterlippe, die Wangen klumpig und fahl, ein Schädel aufgebläht wie eine Geschwulst. Wenn er sich verkriechen wollte, wie die anderen es tun, wenn er der Verführung, sich zu verkriechen, erläge, hätte die Gemeinschaft weder Gesicht noch Führer mehr. Katastrophe, Eroberer von anderswo, Legende, hört ihr? Der Verfall hat an dem Tage begonnen, da ihr vom Luxus verdorben aufgehört habt, an die Herrlichkeit des Menschen zu glauben, an seine Mission, die da lautet, hart zu sein und den mathematischen Geist leuchten zu lassen. Ihr möchtet euch auslöschen, weil ihr wisst, dass ihr schuldig seid. Ihr flüchtet euch in den Traum. Schon zieht ihr euch von der Erde zurück. Er dagegen behauptet sich so, wie er ist. Abschreckend und doch menschlich. Er protestiert gegen die Scham, die Erniedrigung, die Flucht der Feigen in die Vergangenheit. Die anderen sind nur Namenlose. Er ist der Weise. Einige wenige, die fest an ihn glauben, nennen ihn den Menschen. Auf 2/3 der Höhe bleiben die Begleiter stehen, verharren auf der Stelle, unbeweglich, den Blick zum Boden gerichtet. Der Weise geht weiter. Es bleiben ihm an die 100 Meter zu ersteigen, allein zu ersteigen. Am Fuß des Hügels, fröstelnd aneinander gedrängt, erleiden die Namenlosen die beängstigende Einsamkeit mit. Gebeugt kämpft er gegen den Wind, gegen die Angst, die Arme an die Brust geschmiegt, mit schweißüberströmtem Gesicht und kurzem Atem. Sein Gewand flattert, hackt sich an unsichtbaren Dornen fest. Seine Füße gleiten im Sand. Über seinem Haupt tanzen die Wolken ihren schwindelerregenden Tanz. Nein, er darf nicht anhalten. Von einem Windstoß wird er auf den Gipfel geschoben. Seine Hände umklammern das Mahnmal. Er bleibt unbeweglich mit gespreizten Beinen stehen. Die irgendwelchen zu meinen Füßen beobachten mich. 7 braune, ungleiche Flecke. Er hat sich umgewandt gegen den Wind. Er erforscht den Horizont. Nichts hat sich geändert seit der letzten Kontrolle. Nichts Wesentliches. Soweit der Blick reicht, von Okzident zu Orient, die Sandmassen des Anti. Eine rosige Wüste, kaum hügelig. Nebelfelder wie ein Brodeln des Bodens. Das seltsame Wuchern der Schatten. Da gibt es fadenförmige, belebt durch ein regelmäßiges Wiegen wie aufgelöste Haarmähnen. Da gibt es unbewegliche, wuchtige, geometrische. Einige schwebende sehen aus wie mit Leben erfüllt. Manche sind fast unsichtbar, eine Falte im Nebel. Andere dagegen erstarrt, blau, schwarz, drohend, dabei sich zu materialisieren, sich in Bewegung zu setzen. Diese da sind in eine Erdspalte eingeschlagen. Drei Menschenleben ist das her. Der Hügel wird zu einem einzigartigen, unter allen anderen geheiligten Ort, weil man vom Gipfel jenseits der rosigen Wüste einen Teil dieses von der Erde überdachten Nichts erblicken kann. Grau auf Blau, Blau auf Grün, Grün auf Grau. Die Farben der Erde und des Himmels vermischen sich darin innig in unbeschreiblichen, schillernden Nuancen. Nichts, was nicht Bewegung ist. Die starke Brise wie heute lässt fast überall an der Oberfläche kleine weiße Tupfer aufblühen. Sie blinken einen Augenblick auf und verschwinden. Dieses fortwährende Aufblitzen silberheller Splitter ist wie ein Fest dort unten. Ein mit aufregenden Farben geschmücktes Fest. Und der einsame Mann auf der Kuppe des Hügels fragt sich, woher plötzlich solch eine Erinnerung kommt, die ihr ganz fernes und ganz sanftes Licht in ihm ausstrahlt. Er zwingt sich, den Berg zu beobachten. Diese augenscheinlich bewaldete Erhebung, die aus dem Abgrund in einiger Entfernung von der Erde aufragt. Und die Fragen, die von jeher ohne Antwort bleiben, kommen ihm einmal mehr in den Sinn. Da sie existiert, diese winzig kleine Insel, unbedeckt von den Sandmassen des Anti, da sie existiert, könnte es da nicht, verloren im Nichts, unerreichbar dem Auge, noch andere Erden geben? Und wäre es eine einzige, eine andere, gewaltigere Erde und andere Menschen? Vielleicht, dass anderswo in eben diesem Augenblick ein anderer menschlicher Blick den Berg und die unbegreifliche Fata Morgana beobachtet, die sich jenseits erhebt. Wie eine riesige Spirale in der Farbe des Himmels. Blau, wenn er blau ist, grau, wenn er grau ist. Immer deutlich. Sie ist bis zum Gipfel besetzt mit unzähligen Lichtern. Mitunter fängt einer dieser Punkte an, hell glänzend aufzustrahlen, bald unerträglich. Dann löst er sich, um geradeswegs aufzusteigen, wie eine Blase, und immer schneller, bis in schwindelnde Höhen, wohin mein Blick ihr nicht mehr folgen kann. Die Arme kreuzend, die Hände flach auf der Brust, den Blick in der Vision verloren, beginnt er. Ich habe geforscht vom Okzident bis zum Orient. Ich habe geforscht vom Okzident bis zum Orient. Alles ist noch Wirklichkeit. Träume gibt es nur im Geist. Wie die Erde schwebt im Nichts und der Tag in der Nacht und das Leben im Tod, so schwebt der Gedanke des Menschen in der Legende. Thank you. schließt die Augen. Er denkt an die bevorstehende Freude, wieder mit den Namenlosen in enger Fühlung, geschützt vor dem Hügel zu sein. Ich habe geforscht vom Orient bis zum Okzident. Alles balanciert auf einem Gedanken. Erde, Tag und Leben. Mein Geist muss sich hüten vor seinem Schatten, dem so langen bei sinkender Sonne, damit die Erde und der Tag und das Leben nicht zugrunde gehen. Er lässt die Arme fallen. Ein letzter Blick zu den Schatten. Er beginnt hinabzusteigen. Da drüben zerfließen die sieben Gruppen in einen einzigen braunen Fleck, der mit willenloser Trägheit auf den Waldsaum zukriecht. Die beiden Reiter halten sich in Entfernung. Die Heldentat, die sie vollbringen wollen, sondert sie von uns, dem Haufen hockender Gewänder, ab. Sie haben den bitteren Trank geschlürft, der alle die begeistert, die an der Reihe sind, das Anti herauszufordern. Jetzt betrachten sie die Schatten. Uerzi schreitet hinunter in die Talmulde. Er besteigt ein kleines, gelbliches Pferd von niederer Gruppe. Er ist nur noch 20 Meter vom Nebel entfernt. Schon ist die Erde unter den Hufen porös. Uerzi bleibt endlich stehen. Er richtet sich auf. Er hebt den Arm, der die Lanze hält. Er beugt den Oberkörper nach hinten und plötzlich, mit all seinen Kräften... Da hinten, deutlich, trotz des Nebels, steckt die Lanze im Sand des Anti. Man sieht sie wie durch einen Dunst von rosa Ambra. Uerzi trabt die verbotene Zone entlang. Es sieht aus, als sucht er eine Bresche. Er verhält, macht kehrt, trabt wieder an. In Wahrheit ringt er mit seinem Reitpferd, damit er nicht zum Waldsaum entführt werde, zu dem gesichtslosen, in seiner Angst hingekauerten Haufen. Da gelingt es ihm, mit kräftigen Sporenhieben das Tier in die Nebelwand zu drängen. Es sträubt sich, wie um wieder festen Boden zu fassen. Niemals wird Uerzi bis zur Lanze gelangen. Sein Gewand bläht sich, sein Haarschopf wogt und wirbelt. Er scheint zu lodern in hohen, hellen Flammen. Zugleich mit seinem Ross aufgehoben und gewichtlos geworden, wie von einer Ebbe fortgerissen, schwankt er, fällt. Seine Hand findet den Schaft der Lanze, deren Spitze plötzlich aus dem Sand heraustritt, funkensprühend. Er dreht sich langsam um sich selbst. Er kommt zurück. Es ist wie ein Fallen im Traum, als senke das Pferd unter dem Gewicht eines eingeschlafenen Reiters endlos lange zu Boden. Sie gleiten aus dem Nebel heraus. Die Hufe des Tieres haben wieder das Gras des Tales unter sich. Aber sie rücken stets weiter vor, direkt auf die Menge zu, die in Angst gerät. Man hat Uerzis Pferd herangeführt. Ate ist vorgetreten. Er hat die Lanze geworfen. Leider mussten wir mit ansehen, wie sie sich gemächlich hinlegte. Vielleicht war sie dorthin gefallen, wo früher die Straße verlief. Der zweite Wurfspieß, voll Zorn geschleudert, ist aufrecht in den Sand gedrungen, doch weit über den ersten hinaus. Fast so weit wie die Lanze von Borté, eingerammt da hinten seit 30 Kontrollen, genauso blank wie am ersten Tage. Und niemand außer Borté hat je versucht, sie wiederzuholen. Doch Ate wird nicht klein beigeben. Da wir uns sehr um ihn sorgen werden, nehmen wir uns einmütig vor, ihn umso mehr zu lieben. Ati ist in den Nebel eingedrungen, von der Ebbe fortgerissen, eingesogen vom Gifthauch. Er überreitet den äußersten Punkt, den Uerzi erreicht hat. Anstatt sich zu bücken, die Lanze zu ergreifen, wankt er weiter auf seinem Pferd. Er wagt nichts. Er lässt sich im Sturm auf den Kamm hinauftragen, hinter dem die Schatten auf der Lauer liegen. Hinter ihm sein Wurfspieß, der von nun an eingerammt bleibt im Sand. Schon bilden das Pferd und sein Reiter nur noch eine undeutliche Silhouette, als wären sie ineinander verschmolzen. Eine Silhouette, die zerfließt, die sich dehnt, auflöst. Es bleibt nur ein Lichtfleck von ihr übrig. Ein bleicher Streifen, ein Schimmer im Nebel. Und hier sind die weißen Vögel, wie damals beim Ende von Borté. Niemand hat sie kommen sehen. Über dem Kamm, wo Ate verschwunden ist, sind es 10, sind es 20, die umherkreisen. Und aus den Höhen des Himmels kommen andere herbei. Wir haben Angst. Es drängt uns, zum Dorf hinzufliehen, alle dicht aneinander zu rücken, tief unten in den Erdlöchern. Plötzlich stieben die Vögel auseinander. Wir haben Angst. Selbst die Wälder weichen zurück vor der Bedrohung. Sie sind voll von braunen Gewändern, die fliehen. Wir haben Angst. Aber heute Abend... Wir sind die Angst. Aber wie werden sie sich heute Abend wohlfühlen, die Namenlosen in den Erdlöchern? Dicht aneinander gedrängt, jeder in seine Mähne verkrochen, ergriffen von Atis Ende und von der großen, furchtbaren Angst. Mein Bruder Ate sprach von einer Verbrüderung, einer möglichen Verbrüderung mit den Vögeln. Er nämlich hatte weiter gesehen als wir. Weiter als wir? Für Ate, der sie wohl nicht mehr verstehen kann, wird dies die letzte Anspielung Bärs auf das Geheimnis sein, das er erspäht hatte. Sie sehen uns an. Sie. Sie kommen näher. Sie. Sie sehen uns an. Sie kommen näher. Sie sehen uns an. Sie kommen näher. Sie kommen näher. Sie. Sie gab es einmal. Sie eroberten Galaxien. Das Ziel? Der Krebs, der den Körper des Menschen zerfrisst, hat er ein Ziel? Sie waren das unheilbare Übel, welches das Weltall zerfraß. Einstmals, bei Anbruch der verfluchten Zeiten, waren sie am Himmel der Erde aufgetaucht, einem Himmel laut widerhallend vom Lärm der technischen Zivilisation, ohne Zorn. Sie hatten dieses nutzlose Getöse unterdrückt, die Menschen, die übrig blieben. Sie hatten sie eingesperrt, hier oder da, in die Barriere des Anti. Sie hatten aus ihnen diese Herde von träumenden Schafen gemacht. In der großen, wiedererstandenen Stille hatten sie die Menschen leben gesehen, ohne zu verstehen. Sie hatten sie mit Neugierde sterben sehen, sterben an Überdruss, an Langeweile. Nach und nach kommt die Zeit der letzten Menschen. Der Menschen der Dämmerung. Die da nahe dem Hügel leben. Die da auf der riesigen, mit Trümmern bedeckten Ebene des Nordens umherirren. Diese Gegend heißt Einstmals. Überall ist dort der Boden hohl, von Kellern, von Gewölben unterwühlt. Tausende von Menschen könnten dort Schutz suchen. Aber es gibt nur wenige am Rande von einstmals. Die aus dem Okzident, die in den Seen fischen, in den Dickichten jagen, sie essen sich satt. Aber sie haben größere Angst als die anderen. Es kommt vor, dass unter ihren Augen das Anti anfängt, sich zu bewegen. Es rückt vor, bricht in die Wälder ein, verkalkt sie in einem Augenblick. Dann zieht es sich wieder zurück, gefürchtete rosa Nebelstreifen hinter sich lassend. Die vom Fluss schließlich? Der Fluss kommt aus dem Nichts, verbreitert sich, während er die Erde durchfließt, und ergießt sich wieder ins Nichts. Seine grauen Wasser sind beladen mit Geheimnissen, wenn sie die Erde überfluten, und voll von Drohungen. Der Fluss führt ins Unsichtbare. Man vertraut ihm die Toten an. Sie sind auf Flöße gebunden, die die Strömung mitnimmt. Die Menschen dieser Gegend wenden den Blick dem Fluss, wenden ihren Geist dem Tode zu. Ihre Weisen sind nicht Männer, die auf Hügel steigen, sondern solche, die Totennachen flößen. Man spricht von seltsamen Riten. Manchmal sieht man im Gefolge der Toten, während der Himmel sich mit klagenden Vogelrufen füllt, in das Anti eine Barke ohne Mast vordringen, übervoll beladen mit lebendigen Menschen. In der Höhle begann der Greis zu sprechen, während die fünf anderen, gegen die Mauer gelehnt, unbeweglich, ohne Neugierde zuhörten. Vielleicht, dass die Technikmenschen in der Lage waren, das Anti zu durchqueren. Vielleicht begann die Schattenregion weiter drüben. Vielleicht existierte sie auch nicht, sagte Garm, der Enkelsohn von Bär, dessen Gedanke die Kühnheit der Jugend hatte. Sie verharrten schweigend. Über der Höhle hatte sich der Himmel verdüstert, aber ein diffuser Schimmer stieg im Osten auf. Dort hinten flimmerte die große Spirale. Garn, der Sohn des Sohnes von Bär, nahm endlich das Wort. Es wird euch nicht gefallen, einem Gedanken zu folgen, der kaum der Jugend entschlüpft ist. Er ist nicht sehr verführerisch. Seit dem Tode Bärs betrachte ich den Vogel mit seinen Augen. Mein Geist wäre wie seiner gern ein Vogel. Bis wohin fliegt er über das Anti, hat mein Vater gefragt, und dessen Vater. Vielleicht stirbt er vor Erschöpfung. Der Vogel sieht weiter als wir. Er liebt den Tod nicht. Vielleicht lässt er sich anderswo nieder. Wenn es, sagte mein Vater, eine andere Welt gäbe, ähnlich der unseren, und andere Menschen, die uns verstehen, wären wir nicht länger allein, wären wir nicht die Letzten. Die Zuhörerschaft schweigt, aber nicht wie vorhin aus Missbilligung. Ich habe geträumt, sagte Garn dreimal hintereinander, formgerecht. Ich habe geträumt, wir hätten uns mit den Vögeln verbrüdert. Wir markierten sie mit einem Zeichen, sie flogen davon. Wir machten das mechanisch. Wir wussten schon, dass wir lange warten müssten. Eines Tages trug der Vogel ein Zeichen, das nicht das unsere war. Die Antwort. Endlich hatten wir uns gefunden. Alles fing noch einmal an. Nichts war verloren. Schon traten Geheimnis und Furcht um uns zurück. Es war eine so ungeheure Freude, dass sie wehtat. Man kann eine derartige Freude nicht beschreiben. Es war wie ein neuer Weltenmorgen. Gahn war noch sehr jung. Man kannte ihn kaum. Bald spürte man, dass er sich von den anderen unterschied. Für ihn war die Verbrüderung mit den Vögeln nicht nur eine schöne Idee. Erregung erfasste ihn, als wäre er ein Auserwählter. Vielleicht, dass der Geist der Technikmenschen in ihm fortlebte. Wir hatten uns verbündet mit den Vögeln. Wie? Wir markierten sie mit einem Zeichen. Mit welchem? Mit einem Ring um den Fuß. Es gelang Garn, ein Dutzend Ringe herzustellen. Es gab solche aus Knochen, aus Baumrinde. Der schönste Ring war aus geflochtenem Haar. Es war alles Träumerei, so lange, bis Garn vom Vogelsteller hörte. Der Vogelsteller lebte drüben, irgendwo am Ufer des breiten Flusses. Am Ufer des breiten Flusses, dessen müde Wasser ins Anti fließen. Er besaß die geheimnisvolle Kunst, die scheuesten Vögel zu fangen. Eine hübsche Fabel, an die niemand glauben musste. Doch Garn glaubte daran. Woraus schöpfte er den Mut, fortzugehen, die Einsamkeit auf sich zu nehmen? Nach 3 Tagen, als er schließlich eine endlose Steppe durchmessen hatte, bemerkte er endlich Menschen, die um ein Feuer hockten. Aber sie riefen ihm zu, nicht näher zu kommen. Und da sie zu viert waren und Steine aufhoben, wagte Garn nicht, vom Pferd zu steigen. Bleib stehen. Der Fluss tötet. Die fauligen Wasser verbreiten das Leid überall hin. Geh zurück, von wo du kommst. Ich habe das Leid gesehen. Es befällt jedermann. Es ist namenlose Erschöpfung. Blut, das den Mund füllt, aus den Ohren rinnt, aus der Haut. Deine Augen verbrennen. Überall habe ich Tote mit ausgebrannten Augen gesehen. Garn stieß weiter auf sein Ziel vor. Aber als er in Sichtweite des Flusses kam, begriff er mit Entsetzen, dass diese Menschen nicht gelogen hatten. Die grauen Wasser führten lange Leichenzüge mit sich. Garn zählte mehr als 30 Flöße. Wenig später bemerkte er die ersten Blinden. Einer taumelte direkt unter sein Pferd. Diese Blinden schienen keineswegs niedergeschlagen zu sein. Im Gegenteil, sie ergingen sich in leidenschaftlichem Gestikulieren. Garn hatte Angst. Er gewann die Überzeugung, dass er den Vogelmenschen in dieser Gegend des Grauens nicht finden würde. Offenbar verlassenes Dorf. Doch da er nicht aufhörte zu rufen, zeigte sich schließlich eine Frau. Sie blickte verstört, halb verrückt. Alle, die nicht tot waren, hatten sich in die Wälder geflüchtet. Man hatte sie fortgejagt, weil man sie für krank hielt. Aber sie war weder blind noch blutleer und der Tod hatte sich von ihr abgewandt. Sie würde sie alle überleben. Du suchst den Vogelsteller. Narr, Narr, Narr! Thank you. Bei Anbruch der Nacht gelangte Gahn in das letzte Dorf am äußersten Ende des Flusses. Dem Anti gegenüber. Es war weniger heimgesucht worden als die anderen Dörfer. Gahn verbrachte den Abend in einer der Höhlen. Man sprach vom Leid, das die Menschen dahin raffte. Weil der Reisende darauf bestand und man ihm gefällig sein wollte, war auch die Rede vom Vogelsteller. Ihr habt ihn gesehen. Er lebte unweit von eurem Dorf. Er sah aus, als warte er auf etwas. Ich war noch ein Kind. Er beobachtete den Himmel. Er ahmte den Schrei des Vogels nach. Er fing ihn, er ließ ihn wieder los. Er war sanft und zärtlich. Bevor er ihn losließ, sprach er mit dem Vogel. Er war gern in unserer Gesellschaft. Eines Tages glaubte ich, ihn lachen zu hören. Mit einer Hand griff er den Vogel, der sich nicht wehrte. Mit der anderen löste er das Rosshaar, das den Fuß umschloss. Die Sanftheit seiner Griffe, zwischen seinen Händen der Vogel, strahlend weiß, kostbar wie ein schöner Gedanke. Gahn trat den Rückweg an. Um die düsteren Dörfer des Ufers und den Anblick des den Tod führenden Flusses zu meiden, drang er direkt in die Steppe vor. Die Einsamkeit lastete nun weniger auf ihm als auf dem Hinweg. Beim Hufschlag seines Pferdes dachte er an all das, was er erfahren hatte. Es war nicht sehr viel gewesen, aber er hatte die Gewissheit erlangt, dass der Vogelsteller vom unteren Flusslauf die gleichen Gedanken verfolgt hatte wie er. Er sah aus, als warte er auf etwas. Er löste das Rosshaar, das den Fuß des Vogels umschloss. Gahn sah schließlich die Falle genau vor sich, in all ihren Einzelheiten, sogar an der Stelle, wo er sie morgen aufstellen würde. Nein, seine Mühe würde nicht umsonst sein. Am folgenden Tag baute Gahn die Falle und legte sie aus. Er begann zu warten. Ein unendliches Warten. Endlich hörte er auf dem Boden seines Loches, dass man ihn rief. Gahn! Gahn! Gahn! Es war ein Kind. Gahn kroch hinaus, dann durch das Gebüsch bis zur Falle. Ein Vogel hatte sich darin gefangen. Ein fetter kleiner Vogel in dunklem Kleid mit einem Hakenschnabel. Während Gahn einen Ring um den Fuß des Tieres schloss, fiel ein wenig Blut auf sein Gewand. Plötzlich schoss ihm ein Blutstrom aus den Nasenlöchern. Das Kind bekam Angst. Bleib, lauf nicht fort. Schau auf meine Hände. Schau nur auf sie. Du siehst, was sie tun, meine Hände. Das sollen auch die deinen tun. Schau. Der befreite Vogel steigt in den Himmel auf. Bis er verschwunden ist, bleiben der Mann und das Kind Seite an Seite schweigend stehen. Dann gibt Gahn dem Jungen die Falle und es gelingt ihm, ihn anzulächeln. Er erblickte nie wieder das Licht. Als man wusste, dass er tot war, machte man das Loch zu, in welchem er bereits lag. die letzten. Nach jedem Winter weniger. Auf ihren schwächlichen Schultern mit einem Male das ungeheure Gewicht alles dessen, was einmal gewesen war. Vor ihnen plötzlich, zum ersten Mal vor ihnen, diese unglaubwürdige Zukunft, in der der Mensch nicht mehr da sein würde. Wir hatten uns mit den Vögeln verbrüdert. Wir markierten sie mit einem Zeichen, sie flogen davon. Wir machten das mechanisch. Wir wussten schon, dass wir warten müssten. Eines Tages trug der Vogel ein Zeichen, das nicht unseres war. Die Antwort. Wir hatten uns gefunden. Ein neuer Weltenmorgen. Die Vögel markieren, auf die Antwort warten. Sie mit der Falle fangen und sie markieren alle Vögel des Himmels. Es kam die Epoche, in der die Jahreszeiten sich zu wandeln, sich zu vermischen begannen. Der Sommer wurde frischer, der Winter weniger rau. Ein Herbst ohne Ende, mild und regnerisch, weichte die Erde auf. Eines Nachts wurden die vom unteren Fluss von einer Schlammflut fortgeschwemmt. Mir nicht etwas wie einen Ruf? Der Weise richtete sich auf. Er war ein Greis mit kindlichem Ausdruck. Er ging bis zum Rand der Plattform. Man hörte nur noch das unendliche Murmeln des Regens. Der Weise begann, so schnell er vermochte, hinabzusteigen. Er fand die Namenlosen am Waldsaum, fröstelnd hingekauert unter einem riesigen Baum. Es fehlten 12 Männer. Zwei Tage später zerriss plötzlich der Nebel und legte einen großen Teil des Anti frei. Eine Anhäufung von großen, blauen und schwarzen Schatten, unbeweglich, geometrisch, manche von schwindelerregender Höhe, eine riesige Stadt, gleichsam im Gegenlicht. Aber auf dem Gipfel des Hügels gab es niemanden, der sie sehen konnte. Niemand am Rande von einstmals. Niemand in der Gegend der Seen. Niemand auf dem Hügel. Niemand. Diejenigen, die zum Hügel gegangen sind, laufen in Wirklichkeit auf das Anti zu. Sie sind in den rosigen Nebel geraten, Arm in Arm, damit sie nicht zurückweichen konnten. Sonne, Vögel, rings um die Hütte, so weit das Auge reichte, Vögel. Ein riesiger, rußfarbener Vogel schoss vom Himmel herab. Sein Flügel war majestätisch, sein Schnabel grausam. Sein Schatten auf dem Sand zeichnete ein rätselhaftes Zeichen. Ate ist dicht an diesem Schatten. Seine Hände kriechen auf ihn zu, tastend, wie um ihn zu greifen. Er hebt den Kopf. Er blickt den Vogel an. Er blickt ihn an, ohne ihn zu sehen, mit erloschenen Augen. Als er nicht mehr die Kraft hat, das Gewicht seines Kopfes zu halten, fällt er sanft auf die Schulter dessen zurück, der an seiner Seite keucht. Ich habe geglaubt, dass man mich rief. Noch einmal. Der Himmel ist tiefblau. Der große schwarze Vogel sitzt unbeweglich auf dem Baumwipfel. Er wartet. Er wartet. Er trägt ein rotes Band am Fuß. Ein langes Lichtband. Das Anti. Eine Vision vom Ende der Welt von Jean Muneau. Ein Stereo-Hörspiel. Deutsch von Maria Frey. Die Stimmen: Joanna Maria Gorwin, Sebastian Fischer, Paul Hoffmann. Bär: Joachim Bissmeier. Ate: Klaus-Jürgen Wusso. Garn: Hartmut H. Forche. Der Namenlose: Andreas Wolf. Der Weise: Werner Hinz. Die Überlebende: Steffi Thaller. Das Kind: Monika Mazarier. Tontechnik: Ingenieur Heinz Kirschbichler. Aufnahme und Schnitt: Therese Eibner. Regieassistenz: Hilde Antensteiner. Regie: Hans Krendlesberger.